Wenn Sie wollen, können Sie wieder mitschnippen. Everybody schnippi. Ja, gebt es mir. Schnippen, habe ich gesagt, nicht klatschen. Oder hast du so breite Finger? Die Firmenleitung der BASF hat bestätigt, dass die Verschmutzung unserer Bäche und Seen nicht auf industrielle Abwässer zurückzuführen ist, sondern auf die vielen toten Fische, die darin schwimmen. Wie von gut unterrichteten Greisen gemeldet wurde, haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass Rauchen doch nicht gesundheitsschädlich ist. Gezeichnet Dr. Marlborough.